Thank you. bin für den Frieden, Leute. Ist echt wichtig. Yeah! Yeah! Power! Mel! Power! Nuclear! Power! Queen. Mark, ich weiß gar nicht, was los. Mine space hits. So dankbar, dass er mir eine so wunderbare Stimme gegeben hat. Ich liebe meine Familie und ich habe eine so schöne Stimme. Ha ha ha!

Ich glaub nicht. Ich hasse euch alle! Yeah!